Es war Mittwoch, der 16.04.2025, als meine Holde mich nach Wipperfürth fuhr. Dort parkte sie in zweiter Reihe und wir stiegen aus. Vor der Hintertür stand ein Stehtisch und darein ein Mann, im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden. Kurze Begrüßung, dann gingen wir hinein. Diesmal waren wir eine gute halbe Stunde zu früh und an der reservierten Tischreihe saß noch niemand. Freie Platzwahl. Der Stuhl, den ich zunächst wählte, stellte sich als nicht sehr vertrauenserweckend dar. Ich tauschte ihn gegen den Nebenstehenden aus. Dann saßen wir und hatten gerade ein Getränk bestellt, als der Raucher hineinkam, fragte, ob es uns störte, und als wir verneinten, nahm er uns gegenüber Platz. Wir hatten uns länger nicht gesehen. Die Getränke kamen und so bestellten wir schon mal das Essen. Manche mögen es erfahrungsgemäß lieber zu essen, wenn alle essen, aber hey, letztes Mal waren quasi alle fertig, als wir eintrafen, und dieses Mal drehten wir den Spieß einfach um. Es dauerte nicht lange, da trafen die Nächsten ein und schlagartig füllte sich der Raum. Tische mussten angebaut werden und als unser Essen kam, saßen wir mittendrin statt nur dabei. Lockere Gespräche und Anekdoten wechselten sich ab, alten BekanntInnen sei Dank, und als sich alle gestärkt hatten, war er plötzlich da. Der Moment, auf den eine kleine Anzahl der Teilnehmenden gewartet hatte. Die Wahl des besten Themenabend-Outfits. Wird es die Dame mit der Augenkühlmaske sein? Ist es die Holde mit ihrem Oberteil? Das Kind im Frottee-Strampler? Oder der Herr, der seinen Erzählungen zufolge deutlich overdressed und damit unpassend gekleidet war? Ich wählte meine Holde und der Rest den Frottee-Strampler. Damit war es entschieden und eine Münze wechselte die Besitzerin. Ob die Siegerin sich daraufhin einen Geocaching-Account klicken wird, blieb ungewiss. Soweit zum Highlight des zum Geocachen im Schlafanzug-Tag. Jeder war eingeladen, passend im Schlafanzug, kuscheligen Hausschuhen oder mit ausgefallenen Accessoires zum Tagesmotto zu kommen, und ungeachtet dessen erhielt jeder Teilnehmende automatisch das Tagessouvenir. Geocaching in your pajamas day, April 16, 2025. Der Tag, an dem mit Hasi etwas nicht stimmte, aber eine Karotte Abhilfe schuf. Ein unvergesslicher Abend, der mutmaßlich in die Geschichte eingeht. Frohe Ostern. Herzlich willkommen hier im Post-Oster-Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 226, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Da hast du nun den Cash schlechthin, da kommst du zu dem Cash schlechthin. Lerne reimen, ohne zu schleimen, wie Oberst Klink zu sagen pflegte, der Lagerleiter von Stalag 13, dem Käfig voller Helden, die älteren TV-Junkies erinnern sich. Mit Colonel Hogan, Corporal LeBeau, Corporal Newkirk und Feldwebel Schulz. Ewas vergleich gar nix. Seichte TV-Unterhaltung und immer wieder schön. Aber was weiß ich schon? Dass das diesjährige Osterfest vorbei ist vielleicht. Nach der Ansage von letzter Woche bin ich tatsächlich für euch die siebte große Ostereiersuche. Waren es 2023 nur 1500 Eier, nachgeorderte außen vor, sollten es dieses Jahr ganze 5000 gewesen sein. Wie es tatsächlich war und ob das Wetter mitspielte, hört ihr gleich, denn niemand, wirklich niemand sollte sich unvorbereitet einer solchen Gefahr aussetzen. Wie, was Gefahr? Es ist Ostereiersuche im Park, aber genau das ist das Problem. Horden von Kindern marodieren, von Erziehungsberechtigten angestacheln, Eier suchend durch den Park. Das Ziel? Eines der 20 goldenen Eier. Sichern Sie doch die Audienz beim Osterhasen höchst selbst, nebst der Möglichkeit, sie gegen wertvolle Preise einzutauschen. Die Kinder sind kampferprobt, minderjährig und daher nicht strafmündig. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Lehrer oder Erzieherinnen. Dieserhalb und desterwegen habe ich mir zunächst einen Patronus in den Magen gefächelt. Hirschkeule nach Hogwarts-Art, allerdings mit Rotwein. Ich mag kein Butterbier. Zum Einlegen taugt das hingegen. Ihr wisst nicht, wie das geht? Also, ihr sucht euch einen gruseligen Ort. Einen dieser Orte, die euch wirklich Angst machen, und das sinnvollerweise bei Nacht. Es empfehlen sich Wälder mit Ruinen oder alte, aufgegebene Friedhöfe. Vielleicht ein verlassener, überwucherter Steinbruch, was weiß ich. Dann wartet ihr, bis euch ein Geräusch erschreckt und wenn ihr dann eine Gänsehaut bekommt, zückt ihr euren Zauberstab, Bleistift oder die E-Zigarette und schreit Expecto Patronum! Mit ein bisschen Glück erscheint ein Hirsch oder ihr erschreckt einen, der infolgedessen vor einen Baum läuft und verendet. Zudem geht ihr dann und schneidet euch ein Stück Keule raus. Das nennt man Wilderei und es ist strafbar, zumal ihr das Fleisch dann noch prüfen und abhängen müsstet. Besser also, ihr vergesst den Quatsch und holt euch beim Jäger eures Vertrauens ein gutes Stück Hirschkeule. Das bereitet ihr dann gegebenenfalls wie folgt zu oder nehmt irgendein anderes Rezept. Buttermilch in benötigter Menge in eine ausreichend große Schale geben. Die typischen Wildgewürze wie Piment, Rosmarin, Wacholder, Thymian, Nelken, Lorbeerblatt, kleingeschnittenes Suppengemüse und gehackte Zwiebeln dazugeben. Die parierte Hirschkeule salzen und in die Buttermilch legen. Das Ganze abdecken und es für bis zu 2 Tage in den Kühlschrank stellen. In dieser Zeit das Fleisch mehrmals wenden. Pro-Tipp: Nehmt ihr statt der Schale einen Ziploc-Beutel in ausreichender Größe, müsst ihr den nur drehen. Ganz wichtig: Macht das Ganze trotzdem in einer Schüssel. Wenn der nämlich aufgeht, riecht der Kühlschrank unangenehm. Zeitsprung zum Bratentag. Erstens. Das Fleisch aus der Marinade nehmen, waschen, mit Küchenpapier trockentupfen und anschließend großzügig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer einreiben. Zweitens. In einem großen Bräter Öl erhitzen. Den Braten von allen Seiten scharf anbraten, bis sich eine goldbraune Kruste gebildet hat. Dies verschließt die Poren und hält den Fleischsaft im Inneren. 3 Minuten pro Seite sollten genügen. Drittens. Das Fleisch aus dem Bräter nehmen und wegstellen. Fein gewürfelten Speck im Bräter anbraten, bis er knusprig ist und Zwiebeln, Karotten und Sellerie klein würfeln und zum Speck in den Bräter geben. Das Gemüse kurz mitbraten, bis es leicht Farbe angenommen hat. Hitze reduzieren und Tomatenmark dazugeben und anschwitzen. Viertens. Die angebratene Keule wieder in den Bräter legen, mit Rotwein und Wildfond aufgießen, bis das Fleisch zu etwa 2/3 bedeckt ist. Fünftens. Lorbeerblätter, zerdrückte Wacholderbeeren und Pfefferkörner dazugeben. Diese Gewürze verleihen dem Braten sein charakteristisches Aroma. Sechstens. Den Bräter in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen schieben. Halt! Stopp! Nachtrag. Temperatur 140 bis 160 Grad, je nach Dicke des Fleischs. Weil das Stück etwas flacher war, stieg die Kerntemperatur zu schnell an. Deshalb gegebenenfalls mit einer niedrigeren Gartemperatur beginnen und das Bratenthermometer beobachten. Falls ihr eins habt. Und es reingesteckt habt, selbstverständlich. Den Braten etwa 2 bis 3 Stunden garen, dabei alle 20 bis 30 Minuten mit dem Bratensaft übergießen. Das hält das Fleisch saftig und fördert die Bildung einer schmackhaften Kruste. Siebtens. Nach der Garzeit das Fleisch aus dem Bräter nehmen, auf einen Teller in Alufolie warmstellen und es etwa 10 Minuten ruhen lassen. Dann verteilen sich die Säfte im Fleisch gut. Achtens. In der Zwischenzeit die Soße und die Pilze zubereiten. Dafür Bratensaft durch ein Sieb passieren und die Soße in einem kleinen Topf einkochen lassen, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Ihr könnt auch irgendein Soßenbinder dazu schütten. Das macht die dann auch dick, dann verliert ihr nicht so viel Flüssigkeit. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer abschmecken und gegebenenfalls einen Esslöffel Preiselbeeren unterrühren. Zeitgleich Pfifferlinge in einer Pfanne anbraten und anschließend mit Petersilie garnieren. Den Braten in Scheiben schneiden, anrichten und mit der Soße servieren. Na, wenn das nicht lecker ist. Passend dazu kann man Knödel oder Spätzle nehmen, Rotkohl bietet sich auch an, unter Umständen auch halbe Birnen mit Preiselbeeren da, wo vorher das Kerngehäuse war. Ja, wenn das doch mal nicht lecker klingt. Und genau das habe ich gemacht. Der Braten war dennoch schmackhaft. Obgleich wegen der überzogenen Kerntemperatur etwas zu trocken. Preiselbeeren gaben der Soße das gewisse Etwas und alle waren zufrieden. Alle? Naja, nicht alle, denn der Koch war einen Hauch enttäuscht, den Braten nicht auf den Punkt gebracht zu haben. Und wenn einem sowas Leckeres widerfährt, dann ist es den Spaziergang wert. Aber vorher spulen wir nochmal ein kleines bisschen zurück, sonst werden die Zeitsprünge zu lang. Versteht ihr, ne? Ne? Ne? Genau. Ich wusste es. Kar-Samstag. Ostersamstag. Der Tag vor Ostersonntag. Genauer gesagt, Samstag, der 19. April 2025. Ich habe Rasen gemäht, das erste Mal dieses Jahr. Dem Mäher ging's ganz gut, Benzin war da, Öl reichte auch noch, also einfach mal das Ding angeworfen und zu mähen angefangen. Die Wiese hatte so gute 10 cm Höhe, stellenweise war es höher, da waren diese ganzen schönen Blümchen mit den Bienchen und den Schmetterlingen und diesen ganzen anderen Sachen. Und da bin ich mit dem Mäher selbstverständlich. Nicht drüber gefahren, sondern drumherum. Deswegen hatte ich diesmal noch nicht so viel zu mähen. Die Wiese ist durchsetzt mit Blumen. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich könnte natürlich Flora Incognita nehmen und Incognidings, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Blumen-App zum Bestimmen, um welche Pflanzen es sich da jetzt gerade handelt. Ja, und dann gucken, was das ist, aber hey. Ist mir vollkommen Wumpe, denn da sind ja schließlich diese Insekten drauf und die möchte ich bei ihrer Nektarsuche nicht stören. Es hatte die letzten Tage so einen Hauch geregnet und ich musste bis Mittag warten, aber dann war das halbwegs trocken, also halbwegs, immer noch ein bisschen feucht, aber wurscht. Ja, dann habe ich alles abgemäht, was irgendwie nicht mit Blumen durchsetzt war. Ich schätze also 50% der Grünfläche, den Rest habe ich stehen lassen. Ja, und jetzt vermute ich, dass ich, wenn ich jetzt warte, bis das alles schön verblüht ist, dann irgendwann mal mit der Motorsense da durch muss. Ich habe zwar noch eine richtige, aber ob ich damit klarkomme, ob die noch gut gedengelt ist, ob ich die erst schärfen muss, naja, letzteres könnte ich, aber wie gesagt, ob ich sie noch vernünftig führen könnte, das müsste ich dann mal ausprobieren. Außerdem macht das ja viel mehr Spaß, wenn man das mit so einem Motor macht, also so einem Kettensägending sie, ne? Lärm, richtig laut. Ja, da freut sich der Nachbar. Das ist so die Rache des kleinen Mannes, der keinen Laubbläser hat. Ihr wisst schon. Ja, dann gucken wir mal, was dann ist, ne? Aber das ist noch eine Weile hin und sollte es dazu kommen, werde ich euch selbstverständlich informieren. Ja, aber eine andere Geschichte ist gerade gestern passiert, am Karfreitag. Und da könnte ich euch auch informieren, denn wir haben unsere Standardrunde absolviert und gingen auf diesem Weg durch den Schlosspark. Und da hat sich richtig was getan. Doch hört selbst. Es ist Freitag, der 18.04.2025. Karfreitag genauer gesagt. Und ich befinde mich im Schlosspark in Lindlar. Hier ist ein riesiger Haufen Bruchholz. Es ist so ein bisschen wie Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere, da wo man nicht rübergehen soll. Ich werde jetzt mal ein Foto machen, kommt ins Blog. Extra für euch. Dahinter liegt natürlich nicht der Friedhof der Mi'kmaqs oder der Mi'kmaq-Indianer, sondern das Schloss Heiligenhofen. Hier hat sich richtig was getan. Einiges ist abgeholzt worden. Auch neben dem Schloss ist eine relativ große Brachfläche entstanden. Wer weiß, was die da noch hinmachen. Das Betreten der Baustelle ist verboten, ja. Aber es ist ja bis zum Zaun hier frei. Hübsch haben sie es hier. War jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Auch die Aufnahmen sind wieder schwierig. Dank der Flugzeuge, die hier über einen wegbrettern. Der Zufluss vom Burggraben oder eher der Abfluss ist ziemlich, ist da echt ein Fisch drin? Ich fasse es nicht, oder tropft da nur was? Na, wahrscheinlich tropft nur was. Ziemlich im Acker. Die haben hier die Bretter aus dem Mönch genommen. Ich gucke, ob ich da jetzt runtergehen kann, ohne mich auf die Fresse zu legen. Das wäre mal interessant. Dann kann man da vielleicht mal rein fotografieren. Keine Ahnung. Ich riskiere es einfach mal. Vielleicht kann meine Holde mir mal die Hand geben, damit ich hier ein Stückchen weiter runterkomme. Hier an der obersten Kante vielleicht. So. Okay. Danke. Ein bisschen weiter. Hier wird es schon flacher. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich hier mal irgendwann im Burggraben stehe. Und tatsächlich geht es hier Lost Place-mäßig weiter. Und das Ding, das knickt tatsächlich ab mit 45 oder noch mehr Grad. Interessant. Vielleicht ist da auch einer rein und hat das mal sauber gemacht. Ich weiß es nicht. Aber das erklärt, wo es hergeht. Das heißt, Dankeschön. Das heißt, der geht hier rüber und kommt dann da raus, wo wir es immer vermutet haben. Das heißt, er geht hier quasi direkt in dieser Richtung unter dem Park durch. Foto ist gemacht. Dann können wir mal schauen, wo der nachher rauskommt. Ja, und offensichtlich werden hier auch die Brücken gerade saniert. Das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt. Brückenköpfe sind gebaut und jetzt liegt da auch teilweise Holz drauf. Das ist ja mal was. Das ganze Gelände ist ordentlich eingezäunt. Und hier von der Brücke zum Bettenhaus hat man eine größere Freifläche erzeugt. Ja, sind mal neue Ansichten. Ja, ich sehe das schon. Potenzielles Geocache-Versteck. Die werden hier jetzt so eine kleine Rampe dran machen. Das sind ordentlich dicke, verleimte, wie nennt man das denn? Das ist Leimholz, ja. Das sind so diese Buchen-Dingsies. Man sollte schon mal ein Listing einreichen. Ja, man sollte schon mal ein Listing einreichen. Soll ich schon mal hier Koordinaten bunkern? Ich nehme doch mal Koordinaten. Die Holde, die will ein Listing machen. Die Holde legt demnächst hier einen Cache. Das ist der Knaller, Knaller, Knaller, Knaller. So, dann einmal Firefox, GPS, und dann gucken wir mal. Okay, ist erledigt. Hör mal, ich gehe mal auf diese Brücke drauf. Machst ein Foto? Abgesperrt. Ja, es ist abgesperrt. Ich bin hier auf der Brücke. Ist der Knaller, Knaller, Knaller, Knaller. Wo kein Kläger, da kein Richter. Macht einen stabilen Eindruck. Ja, da kann man gut hergehen. So, Geländer ist halt noch nicht dran, deswegen ist sie nicht freigegeben. Rampe ist nicht da, aber wird wohl eher ein Antragsdelikt. Haha, ja, und selbst wenn. Die sind hier auch schön, ne? Das ist hier, ja, wir fahren hier fortmäßig durch. Aber eine von den Ranzbänken haben sie immer noch stehen lassen. Guck, die steht noch hier. Und hier wird es auch ein bisschen schlammig. Vielleicht schottern sie es ja dann nachher, wenn sie hier alles schön gemacht haben, die Wege auch nochmal. Oder die machen hier überall dieses Holzhackgeschnitzel hin. Das werden wir dann sehen. Aber klebt auch ziemlich dieser Schlamm unter den Sohlen. Nicht, dass ich mir wieder irgendwas breche, wenn ich hier drauf wegrutsche. Ah, ich habe keinen Hund an der Leine, meint die Holde. Dann wird es wohl gut gehen. Hier wird eine V-förmige Brücke entstehen. Wahrscheinlich nicht V-förmig, aber man hat es jetzt erstmal so hingebaut. Einfach mal hingelegt, so nach dem Motto, passt schon. Ich denke, das werden die noch begradigen. Und tatsächlich hat man hier auch wieder etwas aufgestaut, nämlich den Ablauf des Burggrabens. Auch sehr interessant. Ja, Plätscher, Plätscher. Wahrscheinlich haben die den Balken hier hingemacht, damit die von der einen Seite zur anderen Seite rübergehen können und etwas haben, um sich festzuhalten. Da muss man nämlich nicht durch den Schlamm. Ja, kann man machen. Und da vorne haben sie, wo ich gemutmaßt habe, wo der Auslauf ist des Burggrabens, weil das wird ja hier unterirdisch unter der Wiese hergeführt. Dort ist jetzt ein Einstieg, eine Art Gully. Boah, ist das hier echt schlammig, das ist ekelhaft. Aber das Stück Wiese, wo man so eingesunken ist, das haben sie quasi platt gefahren jetzt hier. Ja, ich sagte es gerade. Man sieht doch, hier ist auch eben einer hergegangen, da kann man auch sehen, alles ziemlich matschig. Also quasi hier ist der Ausgang bzw. der Revisionsschacht. Und da vorne kommt dann das Wasser raus, von da drüben. Dann wissen wir das auch, wo das denn hingeht oder wo es denn herkommt. Wir haben es ja immer schon gemutmaßt. Und ja, auch zur Insel hat man jetzt eine Brücke geschlagen. Das ist auch eine ordentliche Rampe. Ist auch in irgendeiner Form begehbar. Schauen wir doch mal. Die Bänke sind dahin. Die eine haben sie rausgerissen und auch der Baum ist abgeholzt, den es hier gegeben hat. Den Baum mit dem Baum. Aber tatsächlich tut sich hier was. Und man gibt sich redlich Mühe, den Park schön zu machen. Ich zähle jetzt rundherum hier einiges an Bänken. Ich mache mal ein kleines Rundumbildchen, damit ihr auch was zu sehen habt. Ja, nettes Panorama. Wenn man jetzt hinten von den zwei Bänken, ich meine, es sind zwei, absieht, die hier auf der Rückseite, stopp, 1, 2 stehen. Dann die Bank hier mit Aussicht auf diese Brücke, auf die kleine Insel, sind rundherum noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere drapiert. Das ist hübsch. Hat ja auch lang genug gedauert. Die Bänke hier nochmal gezählt. Ja. Klar haben wir die Bänke schon mal gezählt. So, jetzt gehen wir hier oben nochmal her. Da, wo die Treppe geschalt haben. Die Schalung könnte jetzt langsam weg sein. Mal sehen, wie es da noch geworden ist. Aber ja. Ist doch gefällig, wenn sie das dann in Ordnung halten. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind natürlich noch die Lampen. Ich habe gesehen, eine Lampe ist noch komplett da. Vollkommen intakt in der Nähe des Eingangs zum Schloss. Also hier parkseitig. Die hier, da haben sie das obere Glasstück abgebaut. Da steht eigentlich nur noch die Säule. Ja, hier ist halt viel randaliert worden, ne? In den letzten Jahren. Ah, man kann schon fast sagen Jahrzehnten. Ist ja immer weiter verfallen, war ja kein Geld da. Die hatten hier einen, dass der Haus- und Hofmeister war, keine Ahnung. Der hatte hier auch so eine Art Garage gehabt, wo er seine ganze Utensilien drin hatte. Und der ist dann auch irgendwann verstorben, meine ich. Und dann passiert hier auch nicht mehr viel. Oder sie haben wegrationalisiert, aber ich meine, er ist verstorben. So, dann ist hier die zweite Insel, da sitzt sogar eine Kanadagans drauf. Das heißt, die Gänse werden übernehmen. Hier hinten ist auch eine und die Enten, die sonst hier sind, die sind gar nicht mehr da. Interessanterweise. Werden wir sehen, wo die dann sind. Ja, die Treppe haben sie quasi weggerissen. Man sieht hier noch, je nachdem, wie man guckt, unter Wasser die alte Mauer im Schatten. Auch den Baum haben sie rausgezogen, aber sie haben hier, da liegen auch noch Steine drin. Das sind die Steine, die sie als Bewehrung genommen haben. Die haben sie zerlegt. Die haben sie einfach drin liegen lassen. Das verrottet schon, haben sie sich gedacht. Passt schon. Dann dürfte der jetzt hier so im Bereich 50 cm Tiefe haben. Es kann ein bisschen täuschen. Vielleicht sind es auch 80. Aufgrund der Wasserbrechung nicht genau zu sagen, müsste man was reinhalten, habe ich jetzt nicht hier. Ich griffel jetzt hier auch nichts an. H5N1, ihr erinnert euch. Der Mönch als Abfluss. Auch hier sind diese Hohlblocksteine drin. Aber hier vorne haben sie noch Holz im Wasser. Da haben sie keinen Beton hingeschüttet. Das ist quasi hier natürlicher Auslauf mit Steinen auf ein abgebrochenes Ufer. Und der Müll ist weg. Ein quasi fast leerer Mülleimer, unfassbar. Vielleicht aber auch, weil, wie ich eben erwähnte, ist ja heute Karfreitag, morgen Karsamstag, übermorgen Ostern und überübermorgen Trommelwirbel. Ostermontag und die 7. große Ostereiersuche. Aber da komme ich später noch drauf zurück. Oder bin ich schon drauf zurückgekommen? Zuvor gekommen? Wer weiß das schon? Wir haben den Park verlassen, sind über die Brücke, über die Lennefe in Richtung Trimfahrt unterwegs. Das ist die kleine schräge Strecke hier. Das ist der dritte Flieger oder schon der vierte. Ich habe gar nicht mitgezählt. Und heute riecht die Abwasserbehandlung hier an den Klärbecken doch recht unangenehm. Aber gut, irgendwo muss das Zeug ja hin, ne? So, der Schotter, ich mach dann mal aus. Endlich, in diesem Moment, jetzt ist es soweit. Wir kommen zum Highlight, zum Glanzlicht, zur Eierei der heutigen Folge. Die große 7. Ostereiersuche, nein, die 7. große Ostereiersuche im Freizeitpark Lindlar bei die Laberköppe e.V. Ja, jetzt ist es soweit. Und den Einspieler, den ich da erzeugt habe, den wir da erzeugt haben, den das Team da erzeugt haben können wird, den spielen wir jetzt. Viel Spaß. In der Ostereierei ist so manches faule Ei und so manches Gänseei dabei und zuweilen auch ein Grippeei mit der 5 in 1 im Ei dabei in der Ostereierei. Ja, in der Ostereierei, in der Ostereierei mit dem Hasen. Oh yeah. Herzlich willkommen in der Ostereierei des Konservenradio Dosenhausen. Seichte Osterunterhaltung hätte Programm sein sollen, wenn es keine Missverständnisse in der Absprache mit dem Außenteam gegeben hätte. Eine Diskrepanz vergleichbar einer Karte in der Mitte der unteren Reihe eines Kartenhauses, die gezogen das komplette Kartenhaus zum Einsturz brachte. Wir gingen nicht in den Park, interviewten nicht den Osterhasen, sammelten keine Atmo ein. Und mit dieser Bombenenttäuschung endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 226 vom 24.04.2025. Übrigens ist heute in 8 Monaten Heiligabend, also möglicherweise. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Ostersonntag, Auferstehung Christi, mutmaßlich. Ostermontag, verstarb der Papst, definitiv. 2025, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Obwohl, retrospektiv, also wenn ich jetzt zurückblicke, was dieses Jahr schon alles passiert ist. Ich will ja keine schlechten Wellen machen, aber ich glaube, das gibt nichts mehr. Auch bei mir ist es irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, mir geht's nicht gut. Ist so, sind die Umstände drumherum und ich komme irgendwie nicht zur Ruhe. Und wenn es wirklich mal klappt, dass ich einen Tag nichts habe, also, wie soll ich das sagen, keine Verpflichtungen, keine Probleme, schlafe ich trotzdem schlecht, weil der Kopf, der dreht halt immer weiter und ich weiß halt nicht, was kommt, wie es kommt, ob es dieses Jahr kommt oder nicht kommt. Es ist insgesamt eine sehr unschöne Situation und da schlägt sich mutmaßlich auch auf diesen Podcast nieder. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist Klagen auf hohem Niveau und ich bin weit weg von einer Depression, glaube ich, weiß ich nicht. Aber insgesamt ist es halt eine unschöne Geschichte. Ich finde, ihr solltet das wissen. Vielleicht kann der eine oder andere dann noch sagen, ja, okay, er dreht ein bisschen frei, aber vielleicht verständlich, vielleicht aber auch nicht. Sorry about that, aber ich kann das halt nicht komplett raushalten, weil das ist halt meine Stimmungslage. Ohne jetzt genauer ins Detail zu gehen. Interfamiliär, also mit Frau und Kind ist alles schick. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Die Holde bleibt euch erhalten und ich denke mal ab und zu, eins der Kiddies hier im Podcast auch. Ja, aber ansonsten scheint einiges wegzubrechen in einer Form, an die ich vor 1-2 Jahren so noch nicht gedacht habe. Ob ich den Podcast weiterhin regelmäßig wöchentlich rausbringen kann, weiß ich nicht. Das wird sich in nächster Zeit mal zeigen. Und ich habe auch nicht so viel im Vorfeld, dass ich jetzt sagen kann, ich könnte vielleicht mal 1 oder 2 überbrücken. So viel Content habe ich dann da auch nicht. Aber naja, wir werden mal sehen, wie es sich entwickelt. Wenn ich so in die Welt gucke, vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern so ziemlich allen. Und wer weiß, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit stehen. Ne? Deswegen auch mutmaßlich Heiligabend. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und vielleicht sieht man sich ja mal bei Zeiten irgendwo, irgendwie, irgendwann.